Das, Gott, war der Song Eyes to the Sky von Koreatown. Koreatown, denn da verbirgt sich die in Kalifornien lebende Andrea Correa. Und hat schon, ich glaube, jetzt die dritte Platte veröffentlicht mit dem Album Embrace the Fuzzy Unknown. Vor drei Jahren gab es mit Play 8 so ein bisschen den Durchbruch. Und wer sie ansonsten nicht kennen sollte, vielleicht ja von dem Projekt Les Shelleys, wo sie mit Tom Brosseau zusammen Musik macht, so muss es heißen. Und neue Platte, ja, ganz angenehm geworden. Wie gesagt, eben gerade gab es ihren Song Eyes to the Sky. Ihr hört den Sunday Service mit 1000 Versprechern und mit Musik noch von den Cheetahs, die sind dabei. Es gibt Französisches mit Tricatel und mit Le-Pop-Musik und außerdem auch schönes, krachiges mit Car Seat Headrest. Und hier kommen The Chap. Ja, so ein bisschen Beethovens 9. wurde auch nochmal gepfiffen hier bei The Chap. Das neueste Album der Band um dem Herrn von Weizsäcker trägt den Titel The Show Must Go. Die Band kommt ja eigentlich erst aus London. Ich glaube, inzwischen ist so fast Berlin der Schwerpunkt von, ja, eigentlich diesem Kollektiv geworden. Und gerade eben gab es den Song zu hören, He'd Rather Die, He's Getting Ready. He's getting ready. He'd rather die, he's getting ready. So hieß dieser Song von The Chap. Und die nächste Band kommt aus Polen, heißen Christen, haben lange nichts mehr Neues veröffentlicht, aber eine ältere Platte von denen, Stiff Upper Worlds, wird die Tage wieder veröffentlicht. Christen sind eine ziemlich klasse Post-Rock-Band. Wer Mogwai und Ähnliches mag, wird auch mit Christen auf jeden Fall sich anfreunden können. Ich finde die Band sogar noch fast einen Tick spannender. Wahrscheinlich auch Mogwai zu viel Musik raushauen und bei Christen man eher danach suchen muss. Hier kommen sie mit Extraterrestrial Logic. Das war der Song Extraterrestrial Logic von Christen, Postrock aus Polen, vom Album Stiff Upper Worlds, veröffentlicht original 2002, muss das gewesen sein. Und ja, diese Tage frisch wieder veröffentlicht. Finde ich ganz okay, wenn man das macht, wenn man solche ja, vergangene Musik nochmal neu rausbringt. Und ich muss ehrlich zugeben, der Vergleich mit Mogwai, der hinkte so ein bisschen gerade eben. Ich würde eher denken, Juno 44 oder auch Slint sind hier wahrscheinlich die bessere Referenzband. Noch ein Song von Christen, und zwar Theory of Epiphanies in Practice. We'll be right back. tolle Musik und eigentlich viel zu schade, dass die dann im Schrank bleibt. Also 2002 damals veröffentlicht, jetzt remastered und nochmal neu draußen. Christen mit Stuff Upper Worlds Post-Rock aus Polen. Eben gerade gab es den Song Theory of Epiphanies in Practice zu hören. Komische Titel haben die hier, aber mein Gott, warum auch nicht? Wo wir gerade bei Reissues sind, auch das Körner-Label Le Pop Musik veröffentlichte nochmal neu. Und zwar Le Pop. Das waren diese Compilations, sind immer noch die Compilations mit diesem Nouvelle Scène Française, mit diesem neueren Chanson aus Frankreich. Und von den ersten, ich glaube, 2 oder 3 Compilations gibt es jetzt nochmal so eine Compilation von dieser Compilation sozusagen. Le Pop Encore heißt das Ganze. Und hier mal als kleines Soundbeispiel den großartigen Thomas mit Facile. Das war Thomas, toller Song von ihm, schon ein paar Tage älter, wie gesagt, und von der Compilation Le Pop Encore. Darauf gibt es Musik von Fredda zum Beispiel, dann ist dabei Holden, François Breu, eine der ganz großen Damen des neuen französischen Chansons, der auch nicht mehr so neu ist inzwischen natürlich, und viele, viele andere, die man hier nochmal neu entdecken kann, wenn ihr die Platten nicht eh schon bei euch im Schrank stehen habt. Die sind wirklich sehr zu empfehlen, aber natürlich auch schon seit Jahren vergriffen, zumindest auf Vinyl. Vinyl und digital gab es die nie. Für die Digital Junkies unter euch jetzt also auch nochmal Le Pop Encore. Die Le Pop Compilations, die ersten drei nochmal so ein bisschen zusammengefasst. Und auch dabei Jérôme Minière, den wir hier hören mit Histoire d'Espions. Top secret, je me suis contacté, je me suis demandé pourquoi t'aimer, je t'espionne, je te regarde avec cette blonde, avec cette brune, je reste coincé derrière cette rousse parce qu'il me manque du TNT pour la faire exploser. Ta vie en noir et blanc, ça me dérange pas, mais pourquoi tu fais semblant d'être en couleur dès que t'es à l'extérieur? La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Je me suis commandé des armes en plastique et un code de conduite. Je t'espionne, je te pose des questions bleues ou roses. Mais toi, tu laisses des blancs, tu me regardes avec un air noir. Tu parles trop vaguement et c'est pas très très très intéressant. Ta vie en noir et blanc, ça me dérange pas. Mais pourquoi tu fais semblant d'être en couleur dès que t'es à l'extérieur? La la la la la la la la la la. Histoire d'Espions oder so ähnlich ausgesprochen. Mein Französisch war noch nie sehr gut. Das war Jérôme Minière von der Compilation Le Pop Encore, erschienen bei dem Kölner Label Le Pop Musik. Aus Frankreich kommt Tricatel, auch ein Plattenlabel, welches viele einheimische Künstler unter seinen Fittichen hat. Und da gibt es einen ganz bestimmten Bertrand Bougala, heißt der. Der hat einfach mal alle zusammengetrommelt für 5 Tage im Studio und gesagt, ey komm, lass es mal zusammen eine Platte aufnehmen mit 9 Songs, mit so einer Session in ja, Paris zum größten Teil das Ganze. Und hat zusammengetrommelt Leute wie April March und Alice Lewis und wie sie alle nicht heißen. Und ja, das Ganze nennt sich jetzt RSVP, weiß nicht, diese Abkürzung hier heißen mag, aber ist auch gar nicht so wichtig. Was zählt, ist die Musik und von dieser Compilation jetzt hier ein gewisser oder eine gewisse, wie auch immer, ich glaube, das ist eher ein Typ, Jeff Barbara mit Blessings Kill. We'll be right back. Das war Jeff Barbara mit dem Song Blessings Kill You von der Tricartel Compilation RSVP, wo Bertrand Bougala, der ja auch Künstler bei Tricartel, einfach mal alle Leute zusammengetrommelt hat, um zusammen zu musizieren. 11 Songs sind da rausgekommen, die alle wirklich ziemlich gut, ziemlich poppig sind. Hier nochmal Dolos und Elke, wenn auch die beiden sind, mit ihrem Song Moxie. Jack, gotta breathe, light the last one in the pack. Drop the fuego, aw damn, where'd the day go? His smile is death, don't confuse it for a halo. Blunted and stunting in his blue suede shoes. You can't touch the blue suede. Life is sweet, here sip this Kool-Aid. Life is sweet, yeah, smell the bouquet. Creme brulee, the taste is bougie. Snow white flakes, you hear the blue jays. Catch him slipping, no way, Jose. Go, go, gadget, got a cold, cold habit. Same old, same old. Hear the cubes go clink. Get a sprig of mint coasters in the sky. Roasting lamb on a spit. Moxie Remington and rye. Flicking bones in the grass. Light a spliff and bone in the grass. Put the bone in the ass knot. Mascot for the hash plot. Matchbox filled with crack rocks. Polka dots and ascots. Real talk homie. Hominy and Kobe with a fried egg on it. Lobster ravioli. Could eat about 5 ponies. But he'll settle for bulgogi. A-Y-C-E. And when he's bursting at the seams, please roll him home slowly to a bed fit for Goldie. Yes, guess he could abandon paradise, but Julio disowned, see him in the middle of the Gobi, flexing his reflection, stretching for the sun, mescaline with homies. Set the sub, our date is past. Home alone on sunset, only wipe it cold to craft. Reaching for a glass, what is left to grasp? Memories of fast times, but mental's mostly trash. Knew it wouldn't last, so we got it down on wax. These are just the facts, yeah, you know the raps. The penitentiary blues, no woman blues. No shoes blues, no Blues Clues blues. No cruise who you blues. Blues about how he blew his short fuse. Snorted till his nose blues. Court disorder caught with the daughter of the judge. Back to jail blues. Apparently no lack of save the blue whale blues. Stacks and stacks of L blues. Rubbing elbows with his L blues. The life of a rocker ain't his swell boo. Something about you or the name. So street with your ears. Ihr hört den Sunday Service und das gerade eben waren die großartigen Car Seat Headrest, genau so heißen die, mit ihrem Sunburned Shirt gerade eben. Und deren Album mit dem Titel Teens of Style ist ja Album der Woche beim Sunday Service. Darauf gibt es sehr warme, sympathische Kleinode im Lo-Fi-Indies- und 60s-Gewand zu entdecken. Und hinter Car Seat Headrest, hinter diesem komischen Bandnamen, verbirgt sich ein gewisser Will Toledo. Der kommt aus Seattle, hat schon diverse Platten veröffentlicht, das sollen schon eine ganze Menge sein, hat er selbst gemacht und zwar bei der Plattform Bandcamp, 11 Stück an der Zahl, hat das also alles ohne Manager, Label, ohne Agent, ohne Booker oder sonst irgendwas gemacht und hat dort wohl relativ viel und erfolgreich Alben und Songs verkauft und sich gedacht, jetzt mache ich mal eine richtige Platte auf dem richtigen Label und ja, jetzt gibt es halt diese Platte. Teens of Style ist eine Compilation der ersten drei Alben, die er veröffentlicht hat. Bevor ich weiter rede, Musik von Car Seat Headrest und zwar hier der Song The Drum. Yeah. Drum. Das war ein Song von Car Seat Headrest von ihrem Album mit dem Titel Teens of Style. Wie gesagt, eine Compilation der ersten drei Alben, die Will Toledo alias Car Seat Headrest damals veröffentlicht, selbst veröffentlicht hat auf der Bandcamp-Seite. Damals die Alben erschienen 2010, 11 und 12, jährlich eins rausgebracht, sozusagen noch selbst aufgenommen, ganz alleine im Wohnzimmer wahrscheinlich zu Hause, bei seinen Eltern oder wo auch immer er noch wohnt. Und die neue Platte jetzt, da wurden die Songs nochmal aufgenommen mit Band richtig, also mit Bassist und Schlagzeuger dabei und eher Gitarre und Gesang und auch nochmal richtig im Studio sozusagen dann vielleicht, ja, nicht nur am Computer zu Hause, sondern im Studio nochmal neu aufgenommen und hat sich auch ein Tick besser gemastert vielleicht. Also wer die alten Songs kennt, kann vielleicht die neueren Sachen raushören, aber ich schätze mal schon, dass die dann irgendwie doch ein Tick anders klingen. Und ja, was gibt's zu hören? So kleine Hymnen, mal ein bisschen punkig, mal akustischer, mal ein bisschen Lo-Fi, mal ein bisschen 60s Psychedelic, also wirklich eine schöne Mischung hier zu hören bei Teens of Style von Car Seat Headrest. Und hier kommen sie nochmal mit Something Soon. Biting my clothes to keep from screaming, taking pills to keep from dreaming. I want to break something important. I want to kick my dad in the shins. I was referring to the present and past tense. It was the only way that I could survive it. I want to close my head. I'm not afraid to Wir hörten Car Seat Headrest mit Something Soon vom Album Teens of Style. Das ist ihr Album der Woche beim Sunday Service. Dazu gibt es die gut auch mehr nochmal zum Lesen, zum Hören und ja, wie auch immer, zum Tollfinden unter sundayservice.de, die Homepage zur Radiosendung. Cheetah sind eine Band aus England, die vor einem Jahr ihr gleichnamiges Debütalbum veröffentlicht haben und damals auch so ein bisschen das Shoegazer-Revival angefacht haben. War eine tolle Platte damals. Also auch ihr Album der Woche. Jetzt gibt es den Nachfolger Mythologies betitelt. Da klingen sie eher retrofuturistisch drauf. Hier kommen Cheetahs mit Freak Waves. Cheetahs mit Freak Waves. Die Band habe ich vor gut einem Jahr mal live gesehen. Blutjung irgendwie und man fragt sich, ob sie eigentlich die Bands, die sie dort so ein bisschen interpretieren, ob sie die eigentlich kennen. Also angefangen bei Right und mal bei die Valentine und Slowdive, wie sie doch alle klingen, die damals ein bisschen Shoegazer-Sound gemacht haben. Ich habe manchmal das Gefühl, die kennen das vielleicht alles gar nicht und haben so ein bisschen das Rad nochmal neu für sich erfunden. Die neue Platte, leider nicht so spannend wie das vorherige Werk. Mythologies heißt dieses Werk und der einzige Song, der so ein bisschen an den alten Stil heranragt und auch ein bisschen dynamischer klingt, das ist Hey Sen. Der kommt hier von Cheetahs. Let us compare. Distance a kind of move. Ja, das waren also Cheetahs mit Hey Sen vom Album Mythologies und das war auch der Sunday Service für heute. Letzter Song, geht relativ knapp, nur eine Minute und ein paar zerquetschte Sekunden, kommt von Neon Indian vom neuesten Album Viga International Night School, der Song Buzu und ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal. Friday after dark.